Live Infos. Mit Karot um 23 Uhr. Wahrscheinlich bald neue Streiks bei der Bahn. Ein Punkt für Bochum gegen Düsseldorf und das Wetter morgen auch mit Regen. Bahnstreiks. Im Tarifkonflikt bei der Bahn gibt es keine Lösung. Hintergrund ist auch ein Machtkampf der Gewerkschaften. Bahnpersonalvorstand Weber wirft der Gewerkschaft der Lokführer vor, nicht zu Kompromissen bereit zu sein. Die GDL hat ja, wie sie selbst sagt, die Initiative ergriffen, um zusammenzukommen. Die GDL hat von erforderlichen Kompromissen gesprochen und wir müssen eben feststellen, dass eine Kompromissbereitschaft nicht erkennbar war. Bei der GDL soll es am 2. Oktober eine Entscheidung über unbefristete Streiks geben. Auch die Lufthansa-Piloten werden wohl wieder streiken. Mögliche Aktionen sollen 24 Stunden vorher angekündigt werden. EU-Mitgliedschaft. Der ukrainische Präsident Poroschenko will sein Land in die EU bringen. Er hat heute seine Reformpläne für die nächsten 6 Jahre vorgestellt. Die Strategie 2020 hat das Ziel, ein Land aufzubauen, das allen Kriterien entspricht. Wir werden bis 2020 die Perspektive einer EU-Mitgliedschaft erhalten. Pläne für eine engere Bindung an den Westen hatten den Ukraine-Konflikt ausgelöst. Poroschenko glaubt aber, dass der schlimmste Teil dieser Auseinandersetzung überstanden ist. Er will sich bald zu neuen Gesprächen mit Russlands Präsident Putin treffen. Korruptionsbekämpfung. Deutschland will als eines der letzten Länder der Welt einem UNO-Vertrag beitreten. Mit dem verpflichten sich die Staaten, international gegen Korruption zusammenzuarbeiten und Bestechung von Amtsträgern zu bestrafen. Der Vertrag gegen Korruption war in der deutschen Politik 10 Jahre lang umstritten. Deswegen hat der Bundestag erst jetzt zugestimmt. Im Oktober soll der Bundesrat abstimmen. Fußball. Der VfL Bochum hat auch das 4. Heimspiel der Saison nicht gewonnen. Gegen Fortuna Düsseldorf stand es am Ende 1:1. Bochum verpasst damit auch die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Liga. Aus Bochum, Jan Wochnam. Bochum in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Die frühe Führung durch den Österreicher Gregoritsch. Nach 14 Minuten köpfte er aus 8 Metern unhaltbar zum 1:0 ein. Bochum hätte zur Halbzeit sogar noch höher führen können. Aber in der 2. Hälfte verloren die Bochumer vor 25.000 Zuschauern im eigenen Stadion. Ihre spielerische Linie, Düsseldorf war immer stärker und kam nach 67 Minuten durch Bojan Palo zum verdienten Ausgleich. Danach noch Chancen hüben und drüben. Für Bochum das 4:1 im 4. Heimspiel dieser Saison. Düsseldorf zum 4. Mal hintereinander umgeschlagen. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird dicht bewölkt, Regen gibt's aber kaum, dazu 6 bis 12 Grad. Morgen ziehen auch viele Wolken durch, es kann immer mal regnen oder nieseln. In Reda, Wiedenbrück und Wuppertal morgen bis 18 Grad, Lünen, Erftstadt und Wesel kommen bis auf 19. Samstag wird es freundlicher und wärmer, Sonntag dann sonnig und bis 23 Grad. Stauschau. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Herford-Bad Salzuflen und Herford-Ost. Baustelle 2 Kilometer stockend, da ist nur eine Spur frei. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Mettmann und Kreuzhilden 2 Kilometer Stau. Und die B239 Herford-Diepholz ist zwischen Espelkamp und Lübbecke in beiden Richtungen immer noch wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Eins live. Krimi. Muss ich eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist ein Boot gereiht. Ein Boot gereiht Hörspiel. Großartig. Der Mann ist großartig und er macht immer tolle Sachen. Etwas abgefreakte Geschichten. So heute auch sein Krimi Sexmonster in 1 Live. Unter den Sexualorganen aller Lebewesen nimmt der Penis eine Sonderstellung ein. In der menschlichen Kulturgeschichte ist er weit mehr als nur das männliche Geschlechtsorgan. Er ist ein Symbol für die Wunder und Kräfte der Natur. Tagebucheintrag vom 20.07.1973. Heute haben wir in der Schule einen Film mit dem Titel Wissenswertes über den Penis gesehen. Das ist so ein komischer Aufklärungsfilm. Der Penis oder das Glied ist eines der männlichen Geschlechtsorgane. Er besteht aus mehreren Teilen. Den unteren Teil des Gliedes, der mit dem Körper verbunden ist, nennt man Peniswurzel. Der Hauptteil des Penis wird Penisschaft genannt. Die Spitze des Penis nennt man Eichel oder auch Köppe. Sie besteht aus Schwellkörpern und ist die sensibelste Zone des männlichen Körpers. Auf der Eichel ist eine kleine Öffnung. Durch dieses Loch fließt der Urin oder die Samenflüssigkeit, genannt Sperma. Die meisten Jungs in der Klasse haben während des Films blöd rumgelacht. Aber ich fand's irgendwie gar nicht lustig. Irgendwie nur eklig. Im Ruhezustand befindet sich über der Eichel des Penis eine dünne Haut. Die sogenannte Vorhaut lässt sich über der Eichel vor- und zurückschieben. Bei beschnittenen Männern wurde die Vorhaut durch einen chirurgischen Eingriff entfernt. Geradezu widerlich. Hinter dem Penis befindet sich der Hodensack, der die beiden Hoden umhüllt. Er befindet sich außerhalb des Körpers, da die Samenzellen eine etwas geringere Temperatur benötigen als die normale innere Körpertemperatur von ca. 37. Bei Kälte ziehen sich die Muskeln im Hodensack jedoch zusammen und rücken so die Hoden enger an den wärmenden Körper heran. Am lautesten hat mein bester Freund Dick gelacht. Der hat allerdings auch schon jede Menge Mädchen gehabt. Sexmonster nennen wir ihn deswegen immer. Monster, ein Hörspiel von Jörg Buttgereit. Hey, Adam! Adam, komm doch mal her! Meinst du mich? Ja, jetzt komm doch mal her! Was gibt's denn, Mandy? Sag mal, was ich dich schon immer fragen wollte. Ja? Mandy, komm, hör auf bitte! Warum denn? Dein Freund Dick, ihr seid doch echte Kumpels, oder? Ja, klar! Stimmt das eigentlich, was alle über ihn? Ich meine, über Dick. Du bist echt unmöglich, Mandy. Na, du weißt schon, was ich meine. Was soll ich wissen? Ach komm, bist du so blöd oder tust du nur so? Ich weiß es nicht. Ich muss dann noch wieder. Adam, jetzt warte doch mal. Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Ach komm, lass den doch. Hat Dick wirklich so einen großen Schwanz? Die Körpergröße des Mannes lässt nicht auf seine Penisgröße schließen. Im erregierten, also steifen Zustand, ist der Penis meist 12 bis 17 Zentimeter lang. Der Durchmesser beträgt dann etwas weniger als 4 Zentimeter. Sowohl das sexuelle Lustempfinden als auch die männliche Zeugungsfähigkeit sind unabhängig von der Größe des Penis. Oh, jetzt komm schon. Wenn ihr nach dem Sport zusammen duscht, dann sieht man doch, was los ist. Was heißt denn groß? Außerdem haben wir doch in dem Film gesehen, dass... Mandy, da kommt er. Hallo Mädels. Hallo Dick. Na, wie sieht's aus? Seid ihr heute Abend auch auf der Party? Aber klar, du auch? Welche Party? Los, Mandy, wir müssen jetzt aber wirklich los. Na dann, bis heute Abend. Okay, bis heute Abend. Mann, wow, die wollen's aber wissen. Welche Party war das nochmal? Adam, von welchem Planeten kommst du eigentlich? Steve schmeißt eine Party. Er hat sturmfreie Bude. Seine Alten sind wohl für 2 Tage drüben in Jersey. Komm einfach mit. Also ich weiß nicht. Ich bin ja nicht eingeladen. Ach komm, jetzt quatsch doch nicht. Das wird eine heiße Nummer, wir können hoch aufs Dach. Das ist der blanke Wahnsinn. Diese Jenny, die ist auch da. Ich denke, die findest du scharf. Ich? Wie kommst du denn darauf? Die Form des Penis ist von Mann zu Mann unterschiedlich. Nur wenige Penisse sind wirklich gerade oder befinden sich genau in der Körpermitte. Meist ist er leicht gekrümmt und biegt sich etwas nach rechts oder links. Hey, Big, altes Sexmonster. Alles Knorke? Stevie, Baby. Schön, dich zu sehen. Hi. Mensch, Adam, was machst du denn hier? Ich dachte immer, du bist schwul oder sowas. Hä? Ach komm, lass Adam in Ruhe. Der ist schon in Ordnung. Ist Jenny da? Ich glaub ja. Willst du denn von der Schrapnelle? Ach, nichts. Na los, auf in den Kampf, Torero. Ja, gleich. Geile Aussicht vor dir oben. Ich hoffe, du bist schwindelfrei. Und Mandy? Die liegt mit Conny beim Grill. Die beiden Schneckchen haben ganz schön was geladen. Da müsste was gehen. Wird ein Mann sexuell erregt, setzt sich ein komplex biochemischer Mechanismus in Gang und die Penisarterien erweitern sich, sodass mehr Blut in den Penis gelangt. Die Schwellkörper füllen sich mit Blut. Dieses Anschwellen übt Druck auf die Venen aus, die sich an der Penisoberfläche befinden, sodass sich das Blut im Penis staut. Immer mehr Blut gelangt in den Penis. Immer wenig Blut fließt wieder heraus. So entsteht die Erektion. Ist das alles echt, was sich da unten bei dir abzeichnet? Kannst du gerne nachgucken. Okay. Kinder, jetzt geht's ja voll los hier. Aber bitte nicht in aller Öffentlichkeit. Komm, Herr Niemals. Ich zeig dir da hinten mal was Schönes. Na, da bin ich vielleicht gespannt. Hi, Conny. Hast du Jenny gesehen? Ich glaube, die knutscht da hinten irgendwo mit dem Neuen. Wie heißt er noch gleich? Colin. Liebe Frau Dr. Summer, ich bin 16 Jahre alt und habe bisher noch nicht mit einem Mädchen geschlafen. Was muss ich tun, um endlich mal ein Mädchen kennenzulernen? Mein Freund Dick hat da keine Probleme. Die Mädchen aus unserer Schule stehen total auf ihn. Besonders Mandy. Sie ist die schönste aus unserer Klasse. Es heißt, Dick hat den größten Penis von der ganzen Schule. Aber kommt es wirklich nur auf die Größe an? Nachts habe ich manchmal eine Erektion. Besonders groß ist mein Penis dann aber nicht. Überhaupt habe ich einen sehr kleinen Penis. Morgens traue ich mich manchmal nicht aus dem Bett, weil mein Penis erigiert ist. Ich habe Angst, mein Vater könnte das sehen. Sie müssen wissen, er ist streng gläubig, seit Mutter tot ist. Eden, ich habe es dir schon oft erklärt. Die Darstellung des unnatürlich geschwollenen männlichen Gliedes, welches wider jeglicher Schwerkraftgesetze in einem absurd steilen Winkel vom Körper absteht, ist eine Erfindung von skrupellosen Geschäftemachern, die mit dem Teufel selbst im Bunde stehen. Aber ein jeder Mann wird an sich selbst beobachten können, dass es abwegig ist, zu behaupten, dass ein Körperteil, welches doch nachweislich keinen Knochen besitzt, ein solches Eigenleben zu entwickeln vermag. Doch die pornografische Industrie hat es mit ihrem Kult der Sexualvergötterung bereits so weit gebracht, dass alle Welt vor einem erfundenen Schreckgespenst namens Impotenz zittert. Deshalb haben auch so viele Angst zuzugeben, dass die sogenannte Erektion nichts als eine bloße Erfindung geschäftstüchtiger, böser Mächte ist. Ja, verstehe. Lieber Adam, die nächtliche Erektion ist nur ein reiner Körperreflex und ganz normal. Sie ist nicht einmal an einen erotischen Traum gebunden. Alle Männer haben in der Nacht mehrere Erektionen, insgesamt für bis zu 4 Stunden. Denn das ermöglicht eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Schwellkörper. Die morgendliche Erektion ist ein Restbestand der nächtlichen Erektion. Sie ist ebenfalls nicht auf sexuelle Erregung zurückzuführen, nicht einmal auf das Bedürfnis zu urinieren. Das ist ein ganz normaler Vorgang und sicher kein Grund, sich zu schämen. Und? Wie war's? Wie war was? Jetzt tu doch nicht so. Wie ist es mit Mandy gelaufen? Na geil, wie denn sonst? Du bist jetzt auch scharf auf die Kleine? Ach, hör doch auf. Warum denn? Ist doch kein Geheimnis. Jeder ist scharf auf Mandy. Ich dachte halt immer, die harmlose Jenny ist mehr so deine Kragenweite. Wenn das so ist, werde ich dir mal praktische Nachhilfe geben. So geht es mit dir und den Weibern schließlich nicht weiter. Schon gar nicht, wenn du der guten Mandy an die Wäsche willst. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das musst du auch gar nicht. Als dein bester Freund sehe ich doch, wo der Hammer hängt. Pass auf. Wir gehen jetzt rüber in die 42. Du weißt doch, dass ich nicht in die 42. darf. Mein Vater hat mir strengstens verboten... Dein Vater. Jetzt vergiss doch mal das Gesabbel von dem alten Moralapostel für einen Moment. Ich bin erst 16. Schon klar. Ich bin auch erst 17. Also, wir schlendern jetzt ganz cool rüber in die 42. Schleichen uns beim Olympia hinten auf den Hof. Aber das Olympia ist ein Sexkino. Da darf ich nicht so... Sexfilme sind erst ab 18. Ach was. Eben deshalb schleichen wir uns ja auch ganz unauffällig von hinten durch den Notausgang ins Kino. Also ich weiß nicht. Ach komm, nur Mut. Das mache ich immer so. Da läuft gerade ein total heißer Streifen. Doctor, I'm coming. Mit John Holmes. Der spielt da diesen ominösen Dr. Fallick, der... Du weißt schon, wer John Holmes ist, oder? Ich kenne Larry Holmes, den Boxer. Mann, John Holmes ist der Pornofilmstar mit dem größten Ständer im gesamten Business. Den musst du gesehen haben. Der soll schon 14.000 Weiber gevögelt haben und bekommt sogar noch Kohle dafür. Kannst du dir das vorstellen? Nö. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, gnädige Frau. Was kann ich für Sie tun? Das kommt ganz darauf an. Wissen Sie, ich habe da so ein Jucken. Ah. Hier vorne, unten. Aha, so, so. Ich verstehe. Na, dann machen Sie sich doch schon mal frei. Huch! Hm? Ich habe ja heute Morgen ganz vergessen, ein Höschen unterzuziehen. Aber das macht doch nichts, Gnädigste. Wo genau haben Sie denn dieses Jucken? Na, genau hier. Wissen Sie, es ist mir etwas unangenehm. Zwischen meinen Beinen. Ah. Sehen Sie, hier. So, so. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Das muss Ihnen doch nicht unangenehm sein. Ich werde mir das mal genauer ansehen. Oh, ja. Hier? Ja. Was haben Sie doch für schöne, warme und zärtliche Hände. Sie machen mich ja ganz verrückt, Herr Doktor. Und hier? Wie ist es hier? Oh, ja, da ist es auch gut. Und was halten Sie hiervon, gnädige Frau? Oh Gott, was ist der? Groß! Los, stecken Sie ihn mir doch endlich rein. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, wenn ich ihm damit Linderung verschaffen kann, gern. Habe ich dir zu viel versprochen? Also, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Sex, mein Sohn, den gibt es gar nicht. Die angeblich zur Kopulation bestimmten Organe sind, und das wird dir jeder Arzt bestätigen können, von der Natur lediglich zur Absonderung von Urin vorgesehen. Warum sollte unser Schöpfer ausgerechnet ein Absonderungsorgan für unverwertbare und schmutzige Körperextrakte zur Fortpflanzung vorgesehen haben? Es ist völlig unnatürlich und absurd, dass Menschen ausgerechnet ihre schmutzigsten Körperteile ineinander stecken. Allein die Vorstellung, dass zum Urinieren vorgesehene Organe in Kontakt treten, sollte dir Brechreiz verursachen. Und? Was sagst du? Also, das war schon irgendwie beeindruckend. Total geil war das. Wie er sich die kleine Arzthelferin aufgeschraubt hat. Na, ihr beiden Hübschen, wie alt seid ihr denn? Alt genug. Soll ich euch mal was Schönes zeigen? Klar. Habt ihr denn euer Taschengeld dabei? Nein. Außerdem muss ich jetzt wirklich nach Hause. Mein Vater... Nicht ohne Grund unterscheidet unser Schöpfer zwischen Mann und Frau. Aha. Der Mann ist der starke Teil, dem aufgetragen wurde, sinnvolle Dinge zu tun und so das wertvolle Erbe der Menschheit zu bewahren. Er arbeitet stets fleißig, schlägt sich tapfer im Krieg und pflegt Kunst und Kultur. Die Frau hingegen sorgt für ein Heim und dient der Aufzucht der Kinder. Sie ist anatomisch anders gebaut, weil sich das männliche Glied nicht als Gebärapparat eignet. Der Samenerguss oder die Ejakulation des Mannes findet in zwei Phasen statt. In der ersten Phase, der sogenannten Emission, wird das Sperma vorbereitet. Hier mischt der Körper verschiedene Körperflüssigkeiten wie Prostataflüssigkeit, Spermium und Samenbläschen zum Sperma zusammen. In der zweiten Phase, der Ejakulation, tritt das Sperma stoßartig aus dem Penis aus. Diese Phase tritt ein, wenn bereits große Mengen Sperma vorbereitet wurden und sich die Harnröhre erweitert hat. Wurde dieser Prozess einmal ausgelöst, kann er nicht mehr gestoppt werden. Jeder klar denkende Mensch weiß, dass die Empfängnis nur durch die göttliche Eingebung erfolgen kann und nicht durch etwas so Schmutziges wie Sex. Ach. Mit deiner lieben Mutter habe ich nie Sex gehabt und doch hat sie dich zur Welt gebracht. Merke dir, Sitte und Moral sind der Anker im Strom der Verrohung. Solltet ihr in der Schule also wieder diesen Schmutzunterricht haben, verlässt du sofort das Klassenzimmer. Setzt euch bitte hin. Setzt euch bitte hin und hört mir mal gut zu. Ich habe euch etwas sehr Ernstes und Trauriges mitzuteilen. Euer Klassenkamerad Dick ist sehr krank. Und wird wohl eine ganze Weile nicht zum Unterricht kommen können. Was? Aber ich habe ihn doch letzten Freitag noch getroffen. Ja, ich weiß, aber man hat die Erkrankung wohl erst vor 2 Tagen bei einer Routineuntersuchung festgestellt. Aber was hat er denn? Ja, genau. Er ist an einem sehr seltenen Virus erkrankt und fühlt sich sehr schwach. Wenn jemand von euch Dick im Krankenhaus besuchen will, möchte er sich doch vorher bei seinen Eltern melden. Ja, bitte? Guten Tag. Guten Tag. Hey, Dick, was machst du denn für Sachen? Ich fürchte, dein Freund kann dich nicht hören. Er sieht ja furchtbar aus. Tja, es geht ihm nicht gut. Wie ist denn dein Name, mein Junge? Adam. Adam Wishman. Ich bin ein Klassenkamerad von Dick. Wir sind die besten Freunde. Adam, tja, dann muss ich mal mit dir reden. Dein Freund hat ein sehr seltenes Virus. Bislang haben wir da selbst wenig Erfahrungswerte. Echt? Wie lange muss er denn hier noch drin bleiben? Adam, dein Freund ist schwer krank. Er liegt im Koma. Deshalb kann er dich auch nicht hören. Wir sind nicht sicher, wie aktiv seine Hirnfunktionen überhaupt noch sind. Was soll das heißen? Tja, weißt du, ob dein Freund oft wechselnde Sexualpartner hatte? Klar, ich meine, er ist an unserer Schule bekannt für seinen riesigen... Ja, verstehe. Mir ist bei der Untersuchung auch aufgefallen, dass er über ein außerordentlich ausgeprägtes Geschlechtsorgan verfügt. Das kann man wohl sagen. Im Gegensatz zu mir. Wie meinst du das? Naja, Sie müssten mein Glied mal sehen. Ich meine, da gibt es fast nichts zu sehen. Na, dann mach dich doch mal frei. Aber ich wollte doch nur meinen Freund Dick hier besuchen. Untenrum reicht völlig aus. Adam, mein Name ist Dr. Cockburn. Ich bin Urolog und Chirurg mit der Spezialisierung auf Transplantationen hier im Harry Reams Memorial Hospital. Ich bin sicher, ich könnte dir helfen. Helfen? Lass einfach die Hosen runter. Na gut, wenn Sie meinen. So, ja, aber die Unterhose auch. So. Ah, verstehe. Sehr interessant. Was ist denn? Hast du schon mal mit einem Mädchen geschlafen? Naja, ich weiß nicht so genau wie. Sie sehen ja selbst. Moment. Lass mich mal mein Diktiergerät einschalten. So, 1. September 1973. Untersuchung eines Patienten mit Hypogenitalismus. Eventuell zurückzuführen auf Unterfunktion der Hirnanhangdrüse oder hypogonadroben Hypogonadismus. Hypo was? Adam, du hast tatsächlich einen anatomisch ungewöhnlich kleinen Penis. Einen sogenannten Mikrophallus. Bei geschlechtsreifen Männern spricht man von einem Mikropenis, wenn das Glied im schlaffen Zustand, wie bei dir jetzt, nicht größer als 2,5 Zentimeter ist. Ist das denn schlimm? Werde ich dann nie mit einem Mädchen schlafen können? Das könnte in der Tat schwierig werden. Weißt du, noch in den 50er Jahren hätte man einen so kleinen Penis wie deinen als Mutation eingestuft, ihn auf die Größe einer Klitoris zurückgeschnitten und deinen Eltern geraten, dich als Mädchen aufzuziehen. Aber ich bin kein Mädchen. Ich weiß. Keine Sorge, mein Junge. Ich werde dir helfen können. Schließlich bin ich Spezialist auf dem Gebiet der Transplantation. Mithilfe der Phalloplastie, also dem Modellieren eines neuen Penis aus einem freien osteokutanen Lappen, wäre es beispielsweise möglich, dir einen nahezu normal großen Penoid, also einen penisähnlichen, jedoch voll funktionsfähigen Ersatz zu bilden. Doch auf solch unbeholfen anmutende Maßnahmen sind wir in Anbetracht unserer speziellen Situation gar nicht angewiesen. Spezielle Situation? Ich weiß nicht so recht. Worauf wollen Sie hinaus? Adam, die ästhetischen, also auch die funktionellen Anforderungen an den Penis sind in unserer modernen Gesellschaft sehr hoch. Ja, schon. Bestimmt, aber... Und dein bester Freund Dick, der von der Natur aus so üppig ausgestattet wurde, wird seinen Penis nicht mehr brauchen können. Sie meinen... Dick wird nie wieder erwachen. Wir halten ihn mit einem Beatmungsgerät und künstlicher Ernährung am Leben. Er ist klinisch tot. Er hat keine Hirnfunktion mehr. Tot? Ja. Es tut mir leid. Aber doch mit dir, mein Junge, wird ein Teil von ihm weiterleben. Wie meinen Sie das? Heute Morgen haben Dicks Eltern sich auf mein Anraten hin entschlossen, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen. Sie wollen nicht, dass ihr geliebter Sohn so weiter vor sich hin vegetiert. Und sie haben recht. Sein momentaner Zustand ist menschenunwürdig. Da haben Sie sicher recht. Bevor ich aber den Stecker ziehe, werde ich diesen außerordentlichen Penis von deinem lieben Freund Dick... Ja? Amputieren. Oh Gott! Und ich dir schenken, Adam. Wir werden die weltweit erste Penistransplantation vollbringen. Ich werde Medizingeschichte schreiben. Da muss ich aber erst mal meinen Vater fragen. Moment, was machen Sie denn da? Keine Angst. So, ich kann verstehen, dass das alles etwas schnell für dich ist. Ich werde dir erst mal eine ganz harmlose Beruhigungsspritze geben. Nein, bitte. Mein Vater wird... Stillhalt jetzt. Willst du, dass die Nadel abbricht? Autsch. Ja. So. Schon erledigt. Ja. Die Libido des Mannes ist sehr stark abhängig von der Produktion des männlichen Sexualhormons Testosteron. Deshalb werde ich dir noch ergänzend hochdosierte Injektionen mit Testosteron-Propionat, Testosteron-Antrat und Cortison verabreichen. Das Testosteron und das Virus? Was ist denn mit dem Virus? Alles. Kann meine Augen... Alles in Ordnung, mein Junge. Alles in Ordnung. Du wirst normale Erektionen haben, eine Frau beglücken können und Orgasmen erleben. Notiz Nummer 1. Zur weltweit ersten Penistransplantation. Dr. Brett Cockburn, 18.13 Uhr. Ich habe soeben das überdimensionierte Glied des noch lebenden Spenders Dick Sprengler hier im Harry Reams Memorial Hospital von New York amputiert und das abgetrennte Körperteil dann in einer Kühltasche mit 4 Grad Celsius kalter Nährflüssigkeit konserviert. Mach mich umgehend auf den Weg zum Operationssaal. Jetzt zählt jede Sekunde. Notiz Nummer 2, 18.34 Uhr. Der Patient Adam Wishman hat eine erneute Narkose erhalten. Um nicht von unnötig zeitraubenden Formalitäten aufgehalten zu werden, habe ich mich entschlossen, die Transplantation allein durchzuführen. Da ich unter diesen Umständen von einer ungefähren Operationsdauer von bis zu 15 Stunden ausgehen muss, werde ich dem Patienten alle 3 Stunden eine neue Betäubungsspritze setzen. Beginne nun mit dem Runterschneiden des Mikrophallus. Es ist mittlerweile 9.54 Uhr. habe alle Blutgefäße und Nervenstränge einzeln zusammengefügt. Bin völlig erschöpft, schweißgetränkt. Meine Augen tränen vor Anstrengung. Werde jetzt den Spenderpenis am Stumpf des Patienten festnähen. Es ist alles gut. Alles gut, mein Junge. Es ist alles in Ordnung. Die Operation ist gut verlaufen. Du musst jetzt nur noch etwas schlafen, mein Junge. September 8.22 Uhr. Habe soeben dem Patienten den Katheter entfernt. Er versucht jetzt Wasser zu lassen. Na? Aua. Na? Es kommt nichts. Du musst es weiter versuchen. Nun streng dich an. Und... Gut. Ja. Schon nach 3 Tagen kann der Patient relativ problemlos Wasser lassen. Der erste Teil der Operation kann somit als erfolgreich bezeichnet werden. Sexuelle Funktionstüchtigkeit allerdings noch ungewiss. Eine Penistransplantation sollte nicht komplizierter sein als irgendeine andere. Nur mit der Zeit kann man allerdings sehen, ob sich auch nervlich ein Empfinden einstellt und ob der Patient in der Lage sein wird, mit dem verpflanzten neuen Penis den Geschlechtsakt auszuführen. Daddy? Adam! Wo in aller Welt kommst du denn jetzt her? Seit mehr als einer Woche suche ich nach dir. Die Polizei hat ganz New York nach dir durchkämmt. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen um dich gemacht. Ich war im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ich habe doch alle Krankenhäuser durchtelefoniert. Hattest du einen Unfall? Nein, nicht direkt. Und warum hat man mich da nicht verständigt? Du glaubst ja gar nicht, was ich mir für Sorgen gemacht habe. Ich war doch die ganze Zeit betäubt und ich wollte eigentlich nur Dick besuchen und da... Dick? Ich habe gehört, dass er diese neue Sexseuche hat. Das ist die gerechte Strafe Gottes, sage ich dir, für all die zügellose Unzucht, die der Bursche betrieben hat. Der Junge ist kein Umgang für dich. Du gehst mir da nicht mehr hin. Hast du dich etwa bei ihm angesteckt? Nein. Nein. Dick ist... Der Arzt hat... Jetzt setz dich erst einmal hin. Angesteckt? Was ist dir denn überhaupt zugestoßen? Zugestoßen? Tagebucheintrag vom 7. September 1973. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Mein Vater war natürlich nicht besonders erfreut über das, was ich ihm erzählt habe. Dein alter Spind ist sofort zum Krankenhaus gefahren und wollte den Arzt verklagen. Ich habe dir ein Geschenk gemacht, Adam. Doch, das hat mich alles nicht mehr interessiert. Du läufst jetzt mit dem größten Ständer von New York City durch die Gegend. Denn inzwischen hatte schon diese Veränderung in mir begonnen. Ich kann spüren, wie diese... Ja... Energie, diese Lust. Unbändige Lust. Unbändige Lust in mir aufsteigt. Gut, sehr gut. Hey, Mandy. Adam? Hey, du hast dich ja so verändert. Sag mal, weißt du, wo Jenny ist? Du, das mit Dick tut mir echt leid. Ihr wart doch ziemlich enge Freunde. Ja, klar. Und? Weißt du nun, wo Jenny ist? Ich Ich glaube, die ist schon auf dem Weg nach Hause. Beim bloßen Gedanken an Jenny hatte ich schon dieses Pochen und Vibrieren in Dicks. Ich meine, in meinem neuen Geschlechtsteil. Erektionen, die tagsüber auftreten, sind sehr wohl ein Zeichen sexueller Erregung. Diese wird durch erotische Gedanken oder etwa durch das Betrachten einer erotischen Szene hervorgerufen. Aber auch das ist ganz normal und kein Grund, sich zu schämen. Hey Jenny, warte doch mal! Hi Adam, was gibt's? Du bist ja ganz aufgeregt. Ja, weißt du, ich freue mich einfach so, dich zu sehen. Echt? Ja, du hast doch bestimmt schon längst gemerkt, dass ich dich echt gut finde. Für den Psychoanalytiker Sigmund Freud ist der Sexualtrieb oder die Libido ein ganz wichtiger Punkt in der Entwicklung des Menschen. Er vergleicht den Sexualtrieb gar mit unserem Selbsterhaltungstrieb und spricht von einer Sexualenergie. Meinst du, ich könnte dir vielleicht mal einen Kuss geben? Ich meine, da ist doch nichts dabei, oder? Klar. Echt? Einfach so? Naja, eigentlich wird man vorher nicht gefragt. Normalerweise muss sich das so ergeben. Ich habe da nicht so die Erfahrung wie du. Soll ich jetzt einfach hier? Also hier und jetzt, mitten auf der Straße, ist vielleicht nicht der passende Ort. Ach so. Ja, verstehe. Lass uns rüber in den Central Park gehen. Da ist um diese Zeit nicht so viel los. Ich kenne da ein lauschiges Plätzchen. Ich fasse es nicht, dass das so einfach ist. So, hier ist es doch schön heimelig, oder? Ja, klar. Los, Adam. Ran da. Worauf wartest du? Und jetzt soll ich dich... Frag doch nicht so blöd, komm schon. Ich zeig dir, wie es geht. Ja, so ist es gut, mein Junge. Gar nicht mal so schlecht für den Anfang, Kleine. Laut Freuds Triebtheorie durchlaufen die Triebe des Menschen schon in der Kindheit verschiedene Entwicklungsstufen. Es gibt eine orale. Ich will sie noch mehr küssen, ihr hübsches Gesicht. Nicht küssen, ihren schlanken Hals. Ihre prallen Brüste abschlecken. Eine anale, eine phallische, eine ödipale und schließlich die genitale Phase. Doch was da unten in meiner Hose abgeht. Libido des Mannes ist sehr, sehr stark abhängig. Kleine, du gehst aber ran. Des männlichen Sexualhormons Testosteron. Dieses unbändige Pochen und Jucken in meinem Schwanz wird unerträglich. Ich habe das Gefühl, das Ding zwischen meinen Beinen wird immer größer, mächtiger. Deshalb werde ich dir noch ergänzen, hochdosierte Injektionen mit Testosteron-Propionat, Testosteron-Antrat und Cortison verabreichen. Da staunst du. Was? Verdammt. Bin ich jetzt nicht augenblicklich? Bin ich jetzt nicht augenblicklich? Wenn sie eindringen kann, werde ich nur verrückt. Ja. Bei Störungen dieser Libido-Entwicklung kann es zu schweren psychischen Problemen kommen. Eine krankhaft gesteigerte Libido bezeichnet man auch als Sexsucht oder Hypersexualität. Sag mal, kann es sein, dass dein Schwanz immer größer wird? Auch wenn in ähnlich erscheinenden Fällen oft ein Lustgewinn der beteiligten Sexualpartner zu verzeichnen ist, handelt es sich bei der Sexsucht um eine ernste Störung, die ein wirklich befriedigendes Leben des oder der Betroffenen aufgrund vielfältiger Ursachen verhindert. Oh ja! Achtung! Gleich komme ich! Was sagst du nur? Ich wollte das nicht. Ich bin doch eigentlich ein ganz schüchterner Junge. Aber das Ding da zwischen meinen Beinen ist so groß geworden. Ich bin stolz auf dich. Er hat ein Eigenleben entwickelt. Das konnte ich nicht mehr kontrollieren. He's a sex monster. Thank you. Adam, wo kommst du denn jetzt her? Vater, ich... Und wie du aussiehst. Ist das Blut da an deiner Hose? Was? Oh, so scheiße. Oh. Ich fürchte ja. Was ist mit dir passiert? Hattest du einen Unfall? Ein Unfall? Ja. Setz dich erst mal. Trink das. Und jetzt erzähl mir, was passiert ist. Naja, ich hab mit einem Mädchen... Naja, wie soll ich sagen? Du hast was? Raus mit der Sprache. Na, du weißt schon. Hast du etwa mit einem Mädchen geschlafen? Ja, schon. Aber das ist nicht das, was du... Ich hab dir doch 100-mal, ach, was sage ich, 1000-mal gesagt. Du sollst dich fernhalten von diesem... Im Central Park ist heute Morgen die Leiche eines jungen Mädchens gefunden worden. Ihr Körper weist erhebliche Verletzungen auf, die auf eine brutale Vergewaltigung schließen lassen. Die Polizei von Manhattan bittet daher um ihre Mithilfe. Sollten Sie in der letzten Nacht im Central Park und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben... Warum schaltest du das Radio ab? Oh mein Gott! Was hast du getan? Ich habe dir doch so oft gesagt... Verdammt noch mal in Ruhe! Du sollst dich von den Weibsbildern fernhalten! Wer war? Eine Nutte von der 42? Lass mich los! Adam, leg sie sofort wieder hin! Was willst du mit der Waffe? Ich hasse dich! Was sagst du da? Jawohl! Ich hasse dich! Halt! Bleib hier! Wo willst du mit der Waffe hin? Adam, mein Junge! Ich hab es doch immer nur gut gemeint mit dir. Verdammt! Was hab ich bloß getan? Du hast es deinem Alten mal so richtig gezeigt. Ich habe geschossen. Ach! Der Schuss hat sich bei dem Gerangel von selbst gelöst. Ich habe auf meinen eigenen Vater geschossen. Verreiterst du dich? Aus eigener Kraft. Ich bin stolz auf dich. Was soll ich nur tun? Deine Freiheit genießen. Wo soll ich nur hin? Oh Gott, sieh mal den. Sehen die mich so an? Das ist ja furchtbar. Widerlich. Was glotzt ihr denn so? Lass mich in Ruhe, alle. Komm her, du. Nein, was fällt Ihnen? Gehen Sie weg von mir. Ich schreie, wenn Sie... Na, dann schrei doch. Jetzt ist sowieso alles egal. Adam, bist du das? Mandy? Halten Sie noch auf. Los, du kommst mit. Hilfe! Du hilfst mir doch. Warum hilft dir denn niemand? Ruf die Polizei. Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Durchsage. In der 42. Straße ist ein offensichtlich verwirrter junger Mann gesichtet worden, der eine junge Frau als Geisel genommen hat. Vor dem offenbar exhibitionistisch veranlagten Mann wird dringend gewarnt. Er ist bewaffnet und unberechenbar. Habe verdächtige Person gesichtet. Läuft mit der Geisel die 33. hoch in Richtung Empire State Building. Hält eine Waffe an den Kopf der Geisel. Over. Verstanden. Bleiben Sie dran, Cooper. Over. Halt stehen bleiben. Werfen Sie sofort die Waffe weg und lassen Sie die Frau los. Ihr könnt mich mal. Mandy gehört mir. Hört ihr? Das geilste Mädchen von der Schule gehört mir. Mir ganz allein. Der Delinquent hat das Empire State Building erreicht und läuft mit der Geisel in den Haupteingang. So riskant von hier zu schießen. Viel zu viele Passanten da unten. Over. Adam, bitte, sei doch vernünftig. Wo willst du denn mit mir hin? Setz da! Adam, bitte, du machst mir... Alle mal raus! Na, hören Sie mal, was soll denn das? Sind Sie verrückt geworden? Kann schon sein. Alle raus hier, habe ich gesagt. Wo willst du denn hin? Nach oben. Ganz nach oben, in den 102. Stock. Adam, das ist doch verrückt. Was willst du denn da oben? Ich will dir was zeigen. Ich will der ganzen Welt was Schönes zeigen. Was von einem guten Freund von uns. Pass auf, dass du immer so scharf warst. Bitte treten Sie alle zurück. Hier gibt es nichts zu sehen. Lassen Sie mich durch. Er ist mein Sohn. Was sagen Sie da? Er ist mein Sohn. Ich kann ihm helfen. Ihn zur Vernunft bringen. Noch ist es nicht zu spät. Du kannst dich noch ergeben. Ergeben? Ich habe doch nichts Unrechtes getan. Ich gebe euch doch nur, was ihr wollt. Los, geh schon. Los, raus da. Und die Leiter hoch. Wir wollen ganz nach oben. Aua, du tust mir weh. Lassen Sie den Mann durch. Der Mann muss zum Fahrstuhl. Mein Sohn. Ich muss zu meinem Sohn. Noch ein kleines Stück. Dann sind wir ganz oben. Mir ist schwindelig. Auf dem Dach der Welt kann uns jeder sehen. Hier kann jeder sehen, was ich zu bieten habe. Oh Gott, ist das hoch. Ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig. Nein, dann verpasst du ja das Beste. Du darfst nicht nach unten schauen. Wir sind jetzt 381 Meter über dem Erdboden. Ich kann sie jetzt sehen. Wir sind auf dem Dach des Empire State Building. Achtung! Der Junge fummelt jetzt mit seiner linken Hand vorne an seiner Hose herum. Over. Verstanden. Over. Kann ich erkennen, was er da macht? Ob er vielleicht noch eine Waffe aus der Hose ziehen will? Hier, Mandy. Sieh dir mein neues Prachtstück an. Erkennst du ihn wieder? Das ist widerlich, du Schwein. Aber das ist es doch, was du mal sehen wolltest. Der geile Schwanz von Dick. Ekelhaft! Hilfe! Adam! Was machst du denn da? Pack dieses Ding sofort wieder weg! Mein Vater, wie kommst du denn hierher? Zieh sofort deine Hosen wieder hoch! Und gib mir gefälligst die Pistole wieder! Aber ich wollte doch nur... Moment mal! Ein älterer Mann ist jetzt auch auf dem Dach. Der Junge reicht dem Mann seine Pistole. Over. Das ist der Vater des Delinquenten. Bitte helft sie mir! Und Sie Flittchen, lassen gefälligst ihre schmutzigen Finger von meinem Sohn! Sieht ganz so aus, als ob der Junge seine Hose runtergelassen und sein überdimensioniertes, erigiertes Geschlechtsteil entblößt hat. Over. Das geht zu weit. Feuer, Edwin. Gott im Himmel! Erbarme dich meines Sohnes, meines eigen Fleisch und Blut. Wiederholen. Fire and Will. Der Junge stellt momentan keine Gefahr mehr dar. Der Vater hat die Pistole auf seinen Sohn gerichtet. Ach, Papa. Papa, jetzt hör doch auf. Denn er hat gesündigt. Doch er ist bereit, vor dich, o Herr, zu treten und in deinem Reich Buße zu tun. In der linken hält er jetzt ein hölzernes Kruzifix. Auf wen soll ich schießen? Over. Vater, was hast du vor? Ich will nur dein Bestes, mein Sohn. Nein, tun Sie das nicht! Bitte! Du hast... Ich bin... Getroffen! Der König der Welt! Verpass ihm noch einen. Adam, vergib mir. Wir sehen uns bald wieder. Adam, hier, nimm meine Hand, du fällst! Sie sollen meinen Sohn nicht anfassen! Mandy! Füße! Ich hab dich immer... Nein! Geliebt! Der junge Mann ist mein Patient. Lassen Sie doch den Mann durch. Ich fürchte allerdings, für diesen armen Teufel kommt jede Hilfe zu spät. Der Penis ist tatsächlich gewachsen und voll funktionsfähig. Was sagen Sie da? Ich bin ein Genie. Lassen Sie mich durch. Ich muss zu meinem Sohn. Es tut mir leid um Ihren Sohn. Wie konnten Sie nur? Er ist jetzt an einem besseren Ort. Hat Frieden. mit seinem Schöpfer geschlossen. Was reden Sie da? Sie sind ja wahnsinnig. Wahnsinnig? Sie wissen ja nicht, was Sie sagen. Sie sind ein Sünder. Sie haben Ihren eigenen Sohn auf dem Gewissen. Nein, er ist nicht durch meine Hand gestorben, sondern durch den allmächtigen Willen Gottes. Und er war längst nicht mehr mein Sohn. Er war wie ein triebhaftes Tier ohne Selbstbestimmung. Schändlich missbraucht von der Wissenschaft, die ihn zu einem Monster gemacht hat. Einem Sexmonster! Lieber Adam, in deinem letzten Brief schreibst du, dass du auch so gern einen großen Penis wie dein bester Freund Dick hättest. Sicher ist dein Penis ein wichtiger Bestandteil deiner Männlichkeit. Je größer er ist, desto potenter fühlst du dich. Und sicher hast du schon in Pornofilmen Schauspieler mit überdimensioniert großen Geschlechtsteilen gesehen. Doch die Intensität der weiblichen Lust hängt nicht von der Größe des Penis ab. Denn die erogenen Zonen der Frau beschränken sich nicht nur auf die 8 bis 12 Zentimeter tiefe Scheide. Auch Streicheln und Zärtlichkeiten sind ausschlaggebend. Übrigens ist nicht überall ein großes Geschlechtsteil ein Zeichen für Potenz. In manchen amerikanisch-indianischen Stämmen hängt der gesellschaftliche Status gerade von einem kleinen Penis ab. Je kleiner das männliche Glied, desto höher ist der Rang. Lieber Adam, ich hoffe, bald mal wieder von dir zu hören. Und nun zu den Entertainment News. Public Top Film Productions hat sich die Verfilmungsrechte an der Lebensgeschichte von Adam Wishman gesichert. Der spektakuläre Fall des Mannes, dem ein gigantisches Geschlechtsteil transplantiert worden war und der vor kurzem ganz Manhattan in Atem hielt, wird unter dem Titel King Dong und die weiße Frau im nächsten Sommer in den Kinos nicht nur in der 42. Straße zu sehen sein. Denn für die Hauptrolle konnte kein Geringerer als Burt Reynolds verpflichtet werden. Im Regiestuhl wird der Filmemacher Martin Scorsese Platz nehmen, der soeben seinen Thriller Mean Streets in Manhattan abgedreht hat. Sex Monster, ein Hörspiel von Jörg Butker. Mit Sven Plate als Adam Wishman, Marlon Kittel als Dick Sprengler, Peter Gröger als Dr. Cockburn, Nina Weniger als Mandy, Jule Böwe als Conny, Vivien Lafleur als Jenny, Udo Schenk als Vater und Kathleen Gavlich als Frau Dr. Sommer. Sowie mit Joachim Kerzel, Robert Kreuzahler, Timo Dirkes und Claudia Steiger. Technische Realisation Jonas Bergler. Komposition André Abshagen. Regieassistenz Tina Schimanski. Regie Jörg Buttgereit. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus. So, das war's mit dem 1Live-Krimi heute Abend. Den gibt's auch noch zum Download dann auf 1Live.de, aber immer erst ab 22 Uhr. Also wenn ihr irgendwie morgen drauf kommt, müsst ihr bis in die Nacht warten. Jugendschutz und so, ne? So, das war's für heute für mich. Ich sag tschüss, wünsche euch viel Spaß noch mit Domian und mit Curse hier in 1Live. Und wir hören uns wieder, wenn wieder eine Plan-B-Woche anbricht. Tschüss! Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time. That blondie, check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches, what else is in the teachers of peaches? Huh, what? On my titties like you wanted me, calling me all the time. That Bondi, check out my Chrissy behind, it's fine all over the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches. What? Huh? Baby, oh, love to love you, baby.